1. Zu Gina Zeit, als es in Israel noch keinen König gab, lebte ein Levit als Fremde im Gebirge Ephraim und nahm sich ein Nebenfrau aus Bethlehem in Juda. 2. Dies Frau wurde jedoch zornig auf ihn, weil es ihn entkürte für einen Zeitraum von vier Monaten in das Haus ihres Vaters nach Bethlehem zurück. 3. Mann entschloss sich schließlich, nach zu reisen, seine Rucke zu bewegen, wobei seinen Diener und zwei Esel mitnahm. 4. Sein Schwiegervater empfing in mit großer Freude und drängte ihn dazu, drei Tage lang bei ihm zu bleiben, gemeinsam zu essen und zu trinken. 5. Vierten Tag wollten seine Frau aufbrechen, doch der Vater bat seinen Schwiegersohn, sich erst mit einer Mahlzeit zu starken, bevor seine die Reise antreten. 6. So blieben seine Ernüt zusammen, essen und tranken, waren der Vater den Mann überredet, noch ein weitere Nacht zu bleiben und frohlich zu sein. 7. Obwohl der Mann eigentlich aufbrechen wollte, gab dem Drängen sein Schwiegervaters schließlich nach und verbracht ein weitere Nacht dort. 8. Fünften Morgen wiederholt sich die Situation, so dass seine spätem Tag essen und der Aufbruch Ernüt hinausgezogen wird. 9. Als der Mann schließlich mit seiner Frau und dem Diener gehen wollte, weist der Schwiegervater auf den späten Abend hin und bat ihn, erst am nächsten Morgen abzureisen. 10. Der Mann weigert sich jedoch, noch lange zu bleiben, und reist bis in die Nähe von Jebus, dem heutigen Jerusalem, begleitet von seinen Eseln und seiner Frau. 11. Das bereits spätem Tag war, schlug der Diener vor, in der Stadt der Jebusiter einzukehren, dort die Nacht zu verbringen. 12. Sein Herr lente dies jedoch ab, nicht in einer Stadt von Fremden übernachten wollte, die nicht zum Volk Israel gehorten. 13. Entscheid stattdessen, weiter zu ziehen, entweder in Gibeah oder in Ramah ein Unterkunft für die Nacht zu finden. 14. Seine setzten ihren Weg fort, und genau als seine Gibeah im Gebiet des Stamms Benjamin erreichten, ging die Sonne unter. 15. Seine suchten den öffentlichen Platz der Stadt auf, dort zu übernachten, doch niemand bot ihnen ein Unterkunft in seinem Hausen. 16. Schließlich kam ein alter Mann vom Feld zurück, die ursprünglich aus Ephraim stammte und nun als Fremde unter den Benjaminiten in Gibeah lebte. 17. Als dieser nun Officer und den Wanderer auf dem Platz bemerkt, erkundigt sich nach seiner Herkunft und seinem Ziel. 18. Der Levit erklärt, dass seine von Bethlehem nach Ephraim reisten, aber trotz ihrer Worte niemand berät seine für die Nacht aufzunehmen. 19. Betonte, dass seine sowohl Futter für die Esel als auch ausreichend Brot und Wein für sich selbst dabei hatten und niemandem zur Last fallen würden. 20. Der Altmann hieß seine willkommen und versprach, für all ihr Bedürfnis zu sorgen, solange seine nicht im Freien übernachten mussten. 21. Führte seine in sein Haus, besorgte die Tiere, und nachdem seine sich gewaschen hatten, essen und tranken seine gemeinsam. 22. Warend seine beisammen saßen, singleton bosartig Manner der Stadt das Haus, schlugen gegen die Tür und forderten die Herrscape des Gasts für ihr schandlichen Absichten. 23. Der Hauser trat hinaus und fleht seinen, kein solches Unrecht zu begehen, der Mann unter seinem Schutz stehe. 24. Bot ihnen stattdessen sein jungfraulich Tochter und die Nebenfrau des Gasten, ein noch grossier Schandtaten dem Mann zu verhindern. 25. Die Männer nicht horen wollten, ergriff der Levit sein Nebenfrau und stieß seine hinaus, woraufhin seine die ganz Nacht misshandelt wird. 26. Erst im Morgengrauen ließen seine von ab, und die Frau schleppte sich zur Tür des Hauses, wo seine Schopf zusammenbrach. 27. Als Herr am Morgen die Tür aufnäht, die Reise fortzusetzen, fand seine Nebenfrau leblos auf der Schwelle liegen. 28. Forderte seine auf, aufzustehen, doch als kein Antwort kam, legte ihren Körper auf den Esel und machte sich auf den Heimweg. 29. Zu Hause angekommen, nahm ein Messer und zerteilte den Leichnam ins Wolfstück, die in Algebiet Israels verschickte. 30. Al die sahen, Wären entsetzten erklarten, dass ein solche Tatsit dem Aussage US Ägypten noch nie geschehen sei, und forderten ein Beratung.